Schön, dass ihr dabei seid. Stummsches Erbe, der Podcast über Saarlands zweitgrößte Stadt Neunkirchen. Herzlich willkommen zu Stummsches Erbe. Ein Podcast-Namen, an den ich mich durchaus noch ein bisschen gewöhnen muss. Denn es ist ja alles doch noch relativ neu. Es riecht noch, es quietscht noch in den Ecken. Und ähnlich einer weißen Wand, wenn die frisch gestrichen ist, die riecht die auch immer ganz fein. Fehlen irgendwie noch die Nägel in der Wand, um die Regale und die Bilder aufzuhängen, und so ähnlich ist das eben auch mit diesem Podcast. Soweit ist alles fertig, was jetzt noch fehlt, ist die Nullnummer. Und deswegen sitze ich hier und möchte mich dann an dieser Stelle mal vorstellen. Mein Name ist Niki Kastner. Ich bin noch 39 Jahre alt, komme ursprünglich aus Leipzig, wohne aber jetzt schon seit 1999 im Saarland und eigentlich mit ein paar Unterbrechungen immer in Neunkirchen. Ich muss gestehen, nach guten 16 Jahren ist Neunkirchen dann auch so langsam zu meiner Heimatstadt geworden. Und weil ich finde, dass die oft einen sehr negativen Touch hat in Gesprächen, habe ich mir überlegt, ich setze da jetzt einen Gegenpol zu und deshalb starte ich diesen Podcast. Denn man kann über Neunkirchen reichlich erzählen und Neunkirchen hat einiges Spannendes zu erzählen. Stichwort Industriekultur mit seiner Geschichte in der Technik, Stichwort Dampfmaschinen, die Arbeiterhistorie, mit der Gewerkschaft, die Geschichte als solche dieser Stadt, Stichwort Stumm, aber eben auch die ganz normalen Themen, Architektur, Kultur, Sport, Kunst, Musik, Themenvielfalt, denke ich, ist kein Problem, aber Stummsches Erbe ist kein Podcast, den es nur in der Vergangenheit geben soll, sondern Neunkirchen gibt es ja auch in der Gegenwart und natürlich auch in der Zukunft, und genauso ist es mit dem Podcast. Es geht nicht nur um gestern, es geht auch um heute und um das Morgen. Stichwort Stadtentwicklung, Stadtinfrastruktur. Wie entsteht so eine Stadt? Wie funktioniert so eine Stadt? Wie muss so eine Stadt funktionieren, damit sie überhaupt funktioniert? Alles spannende Fragen für diesen Podcast. Trotzdem, ich möchte euch eigentlich noch gar nicht so viel erzählen. Ich habe noch notiert das Thema Formate. Da möchte ich aber eigentlich wirklich wenig erzählen, weil das ist noch ein bisschen geheim. Aber wird es geben, die heißt Aiheremo, und die wendet sich an euch, denn ich würde mich freuen, wenn ihr Neunkircher und Neunkircherinnen mir euer Neunkirchen zeigen würdet. Das heißt, eure Lieblingsplätze, Plätze, an denen ihr irgendwie eine Geschichte erlebt habt oder über die ihr eine Geschichte zu erzählen habt, oder einfach nur eure Eindrücke über eure Stadt, wie auch immer. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn da von euch was kommt und ihr mich da ein bisschen unterstützt. Ja, und ansonsten, Stummsches Erbe gibt es natürlich auch im Internet. Ihr findet Stummsches Erbe, die Homepage unter www.stummscheserbe.de. Natürlich findet ihr ihn auch bei Facebook unter Stummsches Erbe. Auch da würde ich euch vielleicht empfehlen zu folgen, denn dort werde ich gerne in Zukunft so das eine oder andere Foto mal hochladen, was ich vom Spazieren mitgebracht habe, oder den ein oder anderen Gedanken, der mir da bei durch den Kopf gekommen ist, mal niederschreiben. Sollte also auch nicht so unspannend werden. Ja, und dann gibt es Stummsches Erbe natürlich auch bei Twitter unter @stummscheserbe. Und damit bin ich eigentlich mit dieser Nullnummer auch schon so weit durch. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen Lust gemacht auf das, was da kommt. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze jetzt hier schon mal weiterempfehlen würdet, ein bisschen die Werbetrommel rührt und ein bisschen Aufmerksamkeit sorgt. Denn in wenigen Wochen geht's mit der ersten richtigen Folge los und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und alles Gute. Wir hören uns. Tschüssi.